Merchy, Herrn Jung, hier sind die Mische Pros Merchy Pan und alle Lütten, der ins Frog Merchy, denn wo kein Rift hüt mit den Merchy Pan? Und wo kein Blitz für mi? Schallig Hütner, Hus mit die, schallig ob die in Boston strieben, modig Oakton, Frühstück blieben. Watten Dusel, dass du's keinen kennt, watten Dusel, dass nicht so der Hut du sagtest, denn watten Dusel, dass wir nicht viel weg sind, wenn sie morgen früh flennt, dümmende Forstig Pans. Watten Dusel, dann so Fusel bei dem Büdel brennt, watten Dusel, da gedrusel bei der Nacht beendet, watten Dusel, dass das Loben deit und Dala brennt, watten Dusel, watten Dusel. All den Frünsen auf der Reel und all den Frünsen wohl mit mir spielen und all den Frünsen frisch rasiert und Marty Füßen aus dem Panda-Bär. All in der Rokum-Disco, vom Weg nach San Francisco. All in der Rokum-Disco, Disco, Disco, Disco, Disco. All in der Rokum-Disco, vom Weg nach San Francisco. All in der Rokum-Disco, Disco, Disco, Disco, Disco, Disco. Yeah, ha ha ha ha, nu wart rasiert. Yo, yo, yo, yo, all dern so, wow. Kitsch Torbo, dann's mit deine Frau. Simon hat Hüt, wer da steht, ähnlich. Ich schwöre, weil er da nimm Sam, Emma, Gave. Krüge Mutter, schön, was bin ruhiger, waren die Brücke, Milsa, komm von Hahn. Schoschi all hier, oder slöppt ihr noch? Jackie denkt, Jungs, wat ist er doch? Slommies Bild an Bord von Uspelzi, oh Gott, ich bin der Oak-Dobby. Wat mo, dat mo, mag die dat vor, so ein Kinney, nö, mit Bremen, Nord. Festival hier und da, Party an Strand, das Douglas, zeig wie durch dat Land. Gestern noch Bärchein, Hühner, pam, pam. Disco, meine Stubo, Glamour, ram, pam, pam. Mal in den Rokum-Disco, vom Weg nach San Francisco. Mal in den Rokum-Disco, Disco, Disco, Disco, Disco. Mal in den Rokum-Disco, vom Weg nach San Francisco. Mal in den Rokum-Disco, Disco, Disco, Disco, Disco, Disco. Mausefall, Garage, Kapitol, Nightflight, Planet Dance, Twister Dance, Flash, Loom, Fame, Purple, Zaza, Savoy, Exil, Tanzbefehl, Diamonds, Kubov, Dante, Felix, Adagio, Rubies, XM, Osho, 1E, Nachthafen, Tangente, Pflaumenbaum, Alpenmax, Aura, Index, Zack, Abaco, Neo Palace, Megapark, Go Herford, Carter, Red Room, Fun Factory, Cool, Crazy Horse, Barilo, Königsclub, Ultraschuss. Disco, disco, disco. Mal in den Rokum-Disco, vom Weg nach San Francisco. Mal in den Rokum-Disco, disco, disco, disco, disco.